Kapitel 74 Finalsätze. Beispiel: Wozu macht er Sport? Will er fit werden? Ja, er macht Sport, um fit zu werden. Ja, er macht Sport, um fit zu werden. Ja, er macht Sport, um fit zu werden. Und jetzt Sie. Wozu macht er Sport? Will er fit werden? Ja, er macht Sport, um fit zu werden. Wozu macht sie Sport? Will sie sich entspannen? Ja, sie macht Sport, um sich zu entspannen. Wozu machen Sie Sport? Wollen Sie abnehmen? Ja, Sie machen Sport, um abzunehmen. Wozu geht er in die Disco? Will er tanzen? Ja, er geht in die Disco, um zu tanzen. Wozu geht sie in die Disco? Will sie einen Freund finden? Ja, sie geht in die Disco, um einen Freund zu finden. Wozu gehen Sie in die Disco? Wollen Sie Freunde treffen? Ja, Sie gehen in die Disco, um Freunde zu treffen. Wozu geht er auf den Sportplatz? Will er Fußball spielen? Ja, er geht auf den Sportplatz, um Fußball zu spielen. Wozu geht er auf den Sportplatz? Will er das Spiel sehen? Ja, er geht auf den Sportplatz, um das Spiel zu sehen.